Diese drei Voraussetzungen führen dazu, dass der arbeitsteilige Prozess so gestaltet wird, dass jedes Individuum versucht, seine Vorteile zu maximieren. Um das zu erreichen, muss es etwas in den Prozess einsteuern, was es den anderen erlaubt, sich ebenfalls zu optimieren. Mit anderen Worten, es entsteht ein automatischer Zwang für jeden, nur solche Produkte, Zwischenprodukte und Dienstleistungen anzubieten, die den Nutzen des anderen maximieren, weil er sie sonst im Zuge der Vertragsfreiheit nicht verkaufen kann. Es kommt sonst nicht zu einem Vertrag. Das ist eine ungeheuerliche Schlussfolgerung. Um in einem freien System von Rechtsstaat, Vertragsfreiheit und Eigentum den eigenen Egoismus zu bedienen, muss man den Egoismus aller anderen zuerst bedienen. So schafft der Egoismus Wohlstand für alle. Das tut er aber nur in der Marktwirtschaft. Im Sozialismus besteht für niemanden eine Notwendigkeit, die Bedürfnisse anderen an die erste Stelle zu setzen, um sich selbst zu optimieren. Das ist in einer Kommandowirtschaft nicht erforderlich. In ihr optimiert sich der Einzelne dadurch, dass er anderen etwas wegnimmt. Dafür instrumentalisiert er das Zuteilungssystem des Staates. Diejenigen, die das mangels Beziehungen nicht können, gehen leer aus. Die Korruption wird so zur allgemeinen Tauschwährung. Die Wirtschaft degeneriert zum Nullsummenspiel. Zusammenfassend können wir sagen, die Marktwirtschaft akzeptiert den Menschen, wie er ist, und lenkt seinen Egoismus durch geniale Verknüpfung in die Maximierung des Wohls aller. Im Sozialismus ist Egoismus verboten, außer für die da oben, wird aber ausgelebt auf Kosten aller. Welches System ist also besser? Legende Nummer 3. Der Kapitalismus ist Sozialdarwinismus, die Schwachen bleiben auf der Strecke. Kaum ein Argument gegen die freie Marktwirtschaft wird so oft selbst von vermeintlich Liberalen vorgetragen wie der Unsinn, dass der Markt nicht sozial sei. Wer nicht leistungsfähig sei, wer in dem oben beschriebenen arbeitsteiligen Prozess nicht ausreichend beisteuern könne, der falle durch den Rost, gehe unter, verhungere im Zweifel sogar. Es stellt sich die Kernfrage nach dem richtigen und vertretbaren Maß an sozialer Sicherheit und im zweiten Schritt um die Frage, welches System diese Sicherheit am besten herzustellen in der Lage ist. Was an dieser Stelle nicht diskutiert werden soll, ist die Frage einer vermeintlichen sozialen Gerechtigkeit, denn diese ist nur ein Wieselwort, bei dem das Anspruchsdenken auf die Früchte anderer Leute Arbeit das Mäntelchen des Anstands umgehängt bekommt. Vielmehr geht es hier um die Frage, fällt in einer freien Marktwirtschaft jemand durch den Rost? Die Antwort ist ganz klar nein. Und zwar im Gegensatz zum Sozialismus und zum Sozialstaatsmodell aktueller Prägung, welches sich völlig zu Unrecht soziale Marktwirtschaft nennt. Denn unser aktuelles System ist weder sozial noch eine Marktwirtschaft. Zunächst müssen wir eine wichtige Trennung im Kopf vornehmen, nämlich zwischen dem Sozialen als Hilfe für die Hilflosen und dem Sozialstaat als Versicherung gegen alle Unbill des Lebens.